Lektion 9 Übung J Beispiel Wo ist er jetzt? Irgendwo. Ich weiß nicht wo. Irgendwo. Ich weiß nicht wo. Irgendwo. Ich weiß nicht wo. Bitte beginnen Sie. Wo ist er jetzt? Irgendwo. Ich weiß nicht wo. Wen ruft er an? Irgendwen. Ich weiß nicht wen. Wohin fährt er morgen? Irgendwohin. Ich weiß nicht wohin. Was will die Dame? Irgendwas. Ich weiß nicht was. Woher kommt die Ware? Irgendwoher. Ich weiß nicht woher. Wem gehört das? Irgendwem. Ich weiß nicht wem. Wann ist die Übung zu Ende? Irgendwann. Ich weiß nicht wann. Danke.